Die Schüler aus den nördlichen Katastrophengebieten im Bezirk Nordhamgyong der TVRK verbringen im internationalen Kinderferienlager Songdo-won fröhliche Tage. Die Mitarbeiter und Lehrer des internationalen Kinderferienlagers Songdo-won kümmern sich wie ihre Eltern um ihre außerschulischen Tätigkeiten und ihre Tagesprogramme. Die Angehörigen der Volksarmee und die Bevölkerung aus verschiedenen Gebieten wie aus der Stadt Pyongyang und dem Bezirk Gangwon besuchen die Schüler aus den Überschwemmungsgebieten, die dank der Fürsorge der mütterlichen Partei im Ferienlager schöne Tage verbringen. Sie schenken den Schülern Früchte, Lebensmittel und Kleider.